Soweit aber deutsche Werte sich im Auslandsbesitze befinden, müssten sie schrittweise von dem an Reichtum gewaltig emporgewachsenen Staatsvermögen zurückgekauft werden, sodass als Endziel solcher Wirtschaftsordnung die Beleihung des gesamten deutschen Unternehmertums durch den deutschen Staat erreicht würde. Dass hiermit das ganze rastlose Börsengetriebe mit einem Schlage ein Ende nehme, liegt auf der Hand. Und der Mensch des fassenden Geistes wäre befreit, aufatmen, für alle Zeit erlöst von einer wahnwitzigen, verbrecherischen, ewigen Werteschwankung, von der das ganze Volk nicht den geringsten Vorteil hat und die nur dazu angetan war und ist, Gauner, Verbrecher und Schwindler auf Kosten des ausgebeuteten und betrogenen Volksvermögens zu züchten und zu mästen. Soweit das Börsenwesen zur Aufrechterhaltung des Warenverkehrs mit dem Auslande unumgänglich nötig ist, wird es von staatsbeamteten Geschäftevermittlern durchzuführen sein, ohne dass der Vermittler jemals wieder mehr von seinem Zwischengeschäfte an Gewinn davontragen darf, als einen perzentuellen, staatlich zu regelnden Anteil für seine im Grundrecht untergeordnete Tätigkeit. Ginge das deutsche Volk mit dieser grundlegenden Neuerung allen Völkern der Erde voraus, dann wäre es gar bald möglich, durch eine Vereinheitlichung der Weltvaluta dem verbrecherischen Spiele mit Staatspapieren allüberall ein Ende zu bereiten. Wollen die Völker fassenden Geistes nicht warten, bis der Welträuber Zion, zum Weltgendarmen gemacht, zu seinem Vorteile von ihm selbst ersonnene Verbrechen zu guter Letzt beseitigt, dann müssen sie ganz einfach diese Maßnahmen selber treffen, ehe sie zu ihrer dauernden Knechtung von Zion getroffen werden. Wenn die Völker des fassenden Geistes hier nicht die Kraft zur befreienden Tat finden, dann verdienen sie es nicht anders, als Zions Weltherrschaft zu erleiden. Und wo es Zion im Lauf seines weltunterwühlenden Tuns gelungen ist, unsere allen sichtbaren Monarchen von ihren Thronen zu verjagen, da wollen wir doch sehen, ob es nicht nunmehr auch uns gelingen wird, ihre geheimen, heute endlich sichtbar und verständlich gewordenen Weltregenten zu verjagen, ehe sie noch den Weltmonarchen aus dem Stamme Davids zu nicht mehr abzuschüttelnder Herrschaft erwählt haben. Was nun aber die Außenpolitik anbetrifft, so gibt es hier, wir haben es in unserem Buche hinlänglich zu erklären versucht, wo heute nur mehr eine von Zion beeinflusste Weltpolitik getrieben wird, nur einen einzigen Weg, und der ist bewusste Verständigung der nicht durch Rasse und Freimaurerei oder sonstige Bindung Zion verpflichteter Politiker aller Staaten. Und der erste deutsche Außenvertreter, der es wagte zu verkünden, die Todfeindschaft zwischen den Völkern ist nichts als ein von Zion mit rastloser Allgegenwart und Wissenschaftlichkeit künstlich geschürter Hass, der in dem Augenblicke verlöschen würde, wo die unaufgehetzten Völker zum ersten Male wieder in wahre, unmittelbare Berührung treten. Mithin verweigere ich jegliche Unterhandlung mit jedem Zions verdächtigen Vertreter seines Volkes. Der erste Politiker, der also spräche, würde zwar Entrüstung, ungeheure Erregung, Unwillen und schonungslose Zurückweisung vorerst erleben, dann aber würde unweigerlich die auch in allen übrigen Völkern reif gewordene Erkenntnis langsam aber sicher zum Durchbruch gelangen und so zum ersten Male ein wahrer Völkerkongress, eine wahre Völkerverständigung zustande kommen, hinter welcher nicht Zions Vernichtungswille allbeherrschend und allverwirrend sich dämonisch drohend emporreckte. Auch dies ist nichts als Sache der klaren Erkenntnis, jener klaren Erkenntnis allerdings, der Deutsche von heute verlustig wurde, die nicht in Wort und Geschwätz sich verflüchtigt, sondern zu Tat und Wirklichkeit erwächst. Wenn aber diese Erkenntnis vorerst im deutschen Volke zu eherner Tat Entschlossenheit sich verhärtet, dann wird auch in allen übrigen Völkern die Erkenntniskraft wachsen und erstarken, und dann muss das Werk der Befreiung vom guten Willen aller befeuert zu guter Letzt gelingen. Ein aus grenzenlosem Staunen und allzu später Entrüstung gemischtes Aufatmen ginge dann wohl durch die Reihen der ad majorem Judaea gloriam allzu lange verblendeten, verwirrten und verfeindeten Völker. Und was nur im sekundären Bereiche der sorgfältig einander ferngehaltenen möglich war, das wäre mit dem einen Schlage zunichte, da der rechtschaffene Engländer, der nicht durch Phrasenschwall und die fixe Idee der Unversöhnlichkeit durch Rotgluthitze des Hasses aufgepeitschte Franzose dem rechtschaffenen Deutschen zu ruhiger Auseinandersetzung gegenüberstünden, sie alle mit einem Male empfindend, dass sie allzu lange unter Hypnose und Suggestion eines geheimen, übermächtigen Wollens gestanden waren, das überreizte und überspannte Wildheit in dem Augenblicke von dem verstörten Angesicht weichen müsse, da wahre Vertreter ihrer Völker die primäre, lebendige Berührung zum allerersten Male erleben. Wo solch arischer Wille sich allenthalben in den führenden Geistern regte, da würde und müsste der wahre Weg der Verständigung und Versöhnung nicht erst auf dem Umwege über die Vernichtung aller und die nunmehr aufgezwungene jüdische Weltvermittlerrolle entstehen. In der inneren Politik aber kann von einer Gesundung, von einer Verständigung der künstlich ersonnenen Parteien, von einer Volksgemeinschaft, ohne welche Deutschlands Wiederauferstehung nicht gedacht werden kann, nicht eher die Rede sein, ehe nicht die Erkenntnis der ungeheuren jüdischen Vergiftung alle Parteien derart allenthalben durchdrungen haben wird, dass mit unbeirrbarer Entschlossenheit vorerst jede einzelne Partei ans Werk einer unerbittlichen und schonungslosen gründlichen Säuberung herantritt. Dies ist ein ungeheuer schweres, ja qualvoll schmerzliches Unterfangen, wobei es nicht ohne tragische Zwischenfälle und katastrophale Ausbrüche von Wut und Erbitterung abgehen würde. Abermals aber muss das große Ziel der Erlösung fassendem Geiste jene Schwungkraft, jene Unbeirrbarkeit, jene schonungslose Härte erstehen lassen, ohne welche eben die Auferstehung Deutschlands, ja aller Völker fassenden Geistes nicht gedacht werden kann. Und das Unentrinnbare, entweder oder, muss allen bei solch schmerzensreichen Operationen immer wieder vor Augen treten, auf dass die Kraft und Entschlossenheit nicht erlahme und Zions Weltherrschaft zu guter Letzt auf diesem, dem einzig möglichen Wege, doch noch vermieden werde. Dazu aber bedarf es heller Augen, misstrauischen Wachseins und geschulter Psychologie, wie sie samt und sonders dem unglücklichen Deutschen nicht eignen, weshalb diejenigen, die diese ihm so ferne stehenden, ja unbekannten Gaben besitzen, mit Sorgfalt und Eifer finden und auserwählen muss, auf dass sie ihm lehren, den Feind im eigenen Lager zu erkennen. Und es muss wieder und immer wieder gesagt werden, geschieht solche Säuberung nicht, trotz der nicht mehr abzuweisenden Einsicht von deren Notwendigkeit, dann verdient solch träges, regenerationsunfähig gewordenes Volk es nicht anders, als zugrunde zu gehen und mag sich bei denen dafür bedanken, die es immer noch wagen, ihm mit weltfremden Theorien den Irrweg einer nie zu erhoffenden Befreiung zu weisen.